Erster an diesem Tag gab König Ahasveros Esther das Haus von Haman. Haman war ein Feind der Juden. Mardachai durfte zum König gehen. Esther sagte dem König, wer Mardachai für sie war. Zweiter, der König nahm seinen Siegelring ab. Er hatte ihn Haman weggenommen. Der König gab den Ring Mardachai. Esther machte Mardachai zum Chef von Hamans Haus. Dritter, Esther sprach wieder mit dem König. Sie fiel vor ihm auf den Boden und weinte. Sie bat ihn um Hilfe. Sie wollte, dass der König Hamans bösen Plan stoppt. Haman wollte die Juden töten. Vierter, der König streckte Esther sein goldenes Zepter hin. Dann stand Esther auf. Sie ging zum König. Fünfter, Esther sagte, wenn der König einverstanden ist. Wenn er mich mag, dann soll er einen Befehl schreiben. Dieser Befehl soll Hamans alte Briefe ungültig machen. Haman wollte alle Juden im Reich töten. Sechster, ich kann nicht zusehen, wie mein Volk stirbt. Siebter, König Ahasveros sagte zu Esther und Mardachai, ich habe Esther Hamans Haus gegeben. Haman wurde gehängt. Er wollte den Juden schaden. Achter, ihr dürft jetzt Briefe für die Juden schreiben. Schreibt, was ihr für richtig haltet. Versiegelt die Briefe mit dem königlichen Ring. Ein Brief mit dem königlichen Siegel kann nicht geändert werden. Neunter, am 23. Tag des dritten Monats rief man die Schreiber des Königs. Sie schrieben Briefe, wie Mardachai es sagte. Die Briefe gingen an die Juden. Sie gingen auch an die Chefs der 127 Provinzen. Diese Provinzen waren von Indien bis Äthiopien. Die Briefe waren in jeder Sprache und Schrift. Zehnter, Mardachai ließ die Briefe im Namen des Königs schreiben. Er versiegelte sie mit dem königlichen Ring. Dann schickte er Boten mit schnellen Pferden. Die Pferde kamen aus den königlichen Ställen. Elfter, der König erlaubte den Juden in allen Städten, sie dürften sich versammeln. Sie dürften ihr Leben verteidigen. Sie dürften alle Feinde töten. Das galt auch für Frauen und Kinder der Feinde. Sie durften auch deren Besitz nehmen. Zwölfter, dies sollte an einem Tag geschehen. Es war der 13. Tag des 12. Monats. Das war in allen Provinzen von König Ahasveros. 13. Der Inhalt der Briefe wurde ein Gesetz. Alle Menschen in allen Provinzen sollten es wissen. Die Juden sollten bereit sein. Sie sollten sich an diesem Tag gegen ihre Feinde wehren. 14. Die Boten mit den schnellen Pferden ritten schnell los. Das war ein Befehl vom König. Das Gesetz wurde zuerst in der Stadt Susa bekannt gemacht. 15. Mardachai ging vom König weg. Er trug königliche Kleider in Blau und Weiß. Er hatte eine große goldene Krone auf. Er trug auch einen Mantel aus feinem Stoff. Die Stadt Susa war sehr froh. 16. Die Juden hatten Glück und Freude. Sie bekamen auch Ehre. 17. In jeder Provinz und jeder Stadt waren die Juden froh. Sie feierten Feste. Viele andere Menschen wurden Juden. Sie hatten Angst vor den Juden,